Kapitel 26. Eva fragt: Warum soll der Mann nicht mit uns einen Kaffee trinken? Sissy sagt: Dieser Typ ist schrecklich. Er flirtet mit allen Frauen. Er hat nur Sex im Kopf. Eva denkt: Ich bin eine gute Kandidatin für so einen Mann. Ich bin alleine. Deshalb bin ich nicht mehr realistisch. Das Alleinsein macht mich dumm. Kapitel 27. Eva ist den ganzen Tag an der Universität. Sie sieht einige interessante Männer. Am Nachmittag sieht sie den Mann mit den blauen Augen. Er flirtet mit einer Frau. Die Frau ist glücklich, dass ein attraktiver Mann mit ihr spricht. Kapitel 28. Am Abend geht Eva allein nach Hause. Sie geht in einem Kaffeehaus auf die Toilette. Sie macht Window-Shopping in einem Einkaufszentrum. Dann geht Eva in ein Internetcafé. Sie surft auf ihren Dating-Account. Oh! Eva ist überrascht. Sie hat 5 E-Mails von Männern. Kapitel 29. E-Mail Nummer 1 ist von dem Mann mit den blauen Augen. Sein Nickname ist Traummann. Der Mann schreibt: Ich habe dein Foto gesehen. Du bist genau die Frau, die ich immer gesucht habe. Ich habe jetzt eine Kopie von deinem Foto in meinem Portemonnaie. Schreib mir. Eva denkt: Du Sack. Kapitel 30. E-Mail Nummer 2 ist von einem Mann, der 60 Jahre alt ist. Eva denkt: Keine Oldies. Der Mann von E-Mail Nummer 3 schreibt: Ich mache alles, was du möchtest. Eva denkt: Keine Masochisten.